den Zug niemals allein. Sie möchte nicht für sich nur sein. Sie nimmt mich immer an die Hand und sagt, sie braucht mich. Sie wünscht sich keinen kurzen Weg. Sie hofft, dass unsere Liebe trägt. Ihr reicht ein Blick in mein Gesicht. So sehen sie, glaubt mir. Und dann wird uns die Nacht zum Tag. Und keiner mehr, was sagen mag. Wenn keiner mehr, was sagen mag. Gott wohl was schief. Oh, heut Nacht macht im Licht ein Märchen schwarz. Es war so zauberhaft, so zauberhaft. Oh, heut Nacht macht im Licht ein Märchen schwarz. Es war so zauberhaft, es war so zauberhaft. Dass manches anders sei. Sie sagte immer, sie wär mein. Dreht sich nun lächelnd um und sagt, dass sie geht. In einem Flüstern kam sie an. Tanzt in mein Leben dann. Wie eine schöne Melodie. Ein Liebeslied. Oh, heut Nacht machte nicht ein Lächeln schwarz, es war so zauberhaft, so zauberhaft. Oh, heut Nacht machte nicht ein Lächeln schwarz, es war so zauberhaft, es war so zauberhaft. Nach der dunklen Nacht folgt der helle Tag und das Licht wird scheinen tief in mich hinein. Ich seh, wer du bist. Oh, heut Nacht macht er mich dein Lächeln schwach. Es war so zauberhaft, so zauberhaft. Oh, heut Nacht machte mich dein Lächeln schwach, es war so zauberhaft, so zauberhaft, zauberhaft. Oh, heut Nacht machte mich dein Lächeln schwach, es war so zauberhaft.